Liebe für Dresden. Das richtige Programm. Das muss man einfach probieren. Stay tuned. Yeah. Die Freiheit vom Zwang zum Autofahren ist der Titel eines Buches, das der Wiener Verkehrswissenschaftler Professor Hermann Knoflacher unlängst veröffentlichte. Professor Knoflacher ist auch praktisch arbeitender Verkehrsplaner, der in verschiedenen Städten in und außerhalb Österreichs Verkehrssysteme maßgeblich mitgestaltete. Sein Ziel ist dabei immer, eine Harmonie von Stadt und Verkehr zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Am 15. September hielt er im Dresdner Rathaus einen Vortrag zu diesem Thema, aus dem ich Auszüge zusammengestellt habe. Ich beginne mit dem Bereich der Mobilität. Sie wissen, dass derzeit ein Autosalon gerade eröffnet hat und dieser Autosalon rechnet ja damit, dass der Motorisierungsgrad, nämlich die Zahl der Fahrzeuge pro 1000 Einwohner, weiterhin so steigen wird und er rechnet nicht ganz falsch. Das heißt, hier, wir stellen fest, dass nach dem Krieg alle Prognosen, die gemacht wurden, von der Entwicklung immer wieder überschritten wurden. Man würde heute fast darüber lachen, dass man seinerzeit in den 50er Jahren sich vorgestellt hat, dass Westdeutschland eine Vollmotorisierung mit 62,4 PKWs auf 1000 Einwohner haben wird und diese nicht überschreiten wird. Sie wissen, wir liegen heute bei etlichen 500 und mehr Fahrzeugen und nähern uns dem zehnfachen Wert. Das ist auch kein Ende abzusehen. Diese Motorisierung hat eine enorme Faszination auf Verkehrspolitik und Verkehrstechnik ausgeübt. Und man hat der Mobilität praktisch identisch betrachtet mit der Zahl der Autofahrten. Das heißt, mit zunehmendem Fahrzeugbestand, durch die Motorisierung hier ausgedrückt, steigt die Mobilität. Das hören Sie allenthalben auch heute noch in der Politik. Und Mobilität bedeutet demnach Autofahren. Eine Hypothese bringt man am leichtesten dadurch zu Fall. Das ist eine alte naturwissenschaftliche Methode, dass man einen Fall, einen realen Fall, aufsucht oder versucht zu finden, wo die Hypothese nicht gilt. Wenn sie dort nicht passt, gilt sie nirgends. Nun, dieser Fall ist sehr leicht zu finden, das ist der Leuchtturmwärter. Dem können Sie ein Auto geben, ein zweites Auto, ein drittes Auto. Seine Mobilität wird sich nicht ändern. Das heißt, die Automobilitätshypothese, die Basis traditionellen Verkehrswesens, ist die falsche. Wenn man so vor dem Nichts steht wieder, dann ist es zweckmäßig, in irgendeinem Lexikon nachzuschauen. Und im alten Brockhaus gibt es unter M-Mobilität eine sehr einfache Definition. Da steht drin, Mobilität ist die Zahl der Wohnortwechsel der Bevölkerung, also wie viele von 1000 wechselnden Wohnort im Laufe des Lebens. Es ist die soziale Mobilität, also der soziale Aufstieg und der soziale Abstieg und die geistige Mobilität. Vom Autofahren war kein Wort im alten Brockhaus enthalten. Da dachte man ja noch drüber nach, was man hineinschreibt. Das heißt, ein Arbeitspendler, der von seinem Wohnort zu irgendeinem Arbeitsplatz pendelt, ist die Inkarnation der Immobilität nach dem Brockhaus, weil er behält seinen Wohnort bei. Er bleibt meist in seiner sozialen Schicht und wäre er geistig mobil, dann würde er seinem Bürgermeister so lange auf die Nerven gehen, bis er ihm einen Arbeitsplatz zu Hause verschafft. Also ist auch geistig nicht mobil. Aber im Verkehrswesen taucht er als Mobilitätsbedürfnis auf. Und das ist irgendwie falsch, die ganze Geschichte. Und deshalb hat die Mobilitätsforschung sich natürlich schon sehr früh von dem Mobilitätsbegriff des Autofahrens gelöst. Und wenn wir die Mobilität definieren als die Zahl der Wege pro Person und Tag, dann hängt diese von den Reisezwecken oder Aktivitäten, die wir während eines Tages zu erledigen haben, ab und von sonst gar nichts. Und diese Art der Aktivitäten hat sich relativ wenig verändert in der Vergangenheit. Und von der Gesamtmobilität beginnt eigentlich das Autofahren erst mit dem Alter von 18 und hört natürlich später auf. Und wenn wir die Gesamtzahl der Wege hernehmen, dann gibt es in der absoluten Zahl, zwar in dieser Gruppe der ungefähr 16- bis 35-Jährigen einen Puckel, später wird man etwas weniger mobil, das ist im Laufe des Lebens das unterschiedliche Mobilitätsbedürfnis, das hier auftaucht, aber die Zusammensetzung der Mobilität kann sich in dieser Form nicht ändern. Das heißt, jemand, der sagt, die Menschen werden mobil, redet eigentlich einen Unsinn. Was wir nur machen können, wir können Mobilität, die Art der Mobilität verändern, aber nicht die Menge der Mobilität. Das heißt, wir haben in den vergangenen 50, 60 Jahren im Westen und in den letzten 6 Jahren bei Ihnen auch ganz kräftig in die Mobilität eingegriffen und haben die Umwelt verändert. Und zwar dadurch, dass wir den seinerzeitig allen vorbehaltenen öffentlichen Raum zu einem reservierten Bereich für Autofahrer gemacht haben, wo er seine Privilegien ausleben kann. Wir haben Bordsteine eingezogen zwischen den Hauswänden und von der alten Straße, die ja von Hauswand bis zur Hauswand reichte in den Städten, die Fahrbahn abgetrennt als Todeszone und als Lagerplatz für geparkte Autos. Und was übergeblieben ist von der alten Fahrbahn, von der alten Straße, ist nur mehr der Gehsteig. Und es ist uns sogar gelungen, den Menschen zu erzählen, er braucht den Bordstein zu seiner Sicherheit. In Wirklichkeit hat man ihm den Lebensraum weggenommen und gesagt, da darfst du nicht mehr hineingehen. Nur mehr an ganz bestimmten Stellen hast du noch einen Wechsel, einen Menschenwechsel. Das ist dann der sogenannte Schutzweg. Das heißt, wir haben die Mobilität der Fußgänger auf diese Art und Weise massiv und dramatisch verändert. Er findet keinen Lebensraum mehr. Ich habe heute eine ganze Reihe von Fotos auch in Dresden gemacht über Lebensräume von Fußgängern. Noch sehr schön sind die nicht. Die reizen mich nicht zum zu Fuß gehen. Aber zum Autofahren gibt es natürlich prächtige Möglichkeiten hier. Allerdings muss der Stadt Dresden schon auch einen gewissen Mut aussprechen. Es ist ja auch gelungen, einen Teil des Autobereiches durch rote Streifen für Radfahrer, und das sind auch wieder Radfahrer, auch heute wieder aufgetreten, wieder den Autofahrern wegzunehmen. Wenn die Menschen das antreffen, was sie suchen, dann sind sie zu Fuß sehr mobil, und zwar mobiler als die Autofahrer. Die Fußgänger machen ungefähr 20-30% mehr Wege pro Tag als Autofahrer. Auch die Radfahrer machen mehr Wege als Autofahrer. Das heißt, wir müssen heute wissenschaftlich fundiert von der Tatsache ausgehen, dass wir nichts an der Mobilität ändern können. Wir können nur die Art der Mobilität verändern. Wir können, und das haben wir 60 Jahre lang gemacht, aus Fußgängern Benutzern des öffentlichen Verkehrs und Radfahrern Autofahrer machen. Und wir können auch das Umgekehrte machen. Wir können natürlich als Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer und Benutzer des öffentlichen Verkehrs machen. Das ist allerdings wesentlich schwieriger. Soweit zur Mobilität. Das zweite Phänomen ist etwas schwieriger. Und zwar deshalb, weil es mit unseren Vorstellungen noch weniger zusammenpasst, weil wir unmittelbar davon betroffen sind. Das ist das Phänomen der Zeiteinsparungen und der einfachen Schlussrechnung. Wenn ich zwischen zwei Punkten A und B die Geschwindigkeit in der Höhe von V1 auf V2, dann spare ich damit eine bestimmte Menge an Zeit. Das weiß jeder. Jeder, der sich zwischen A und B bewegt, stellt fest, dass wenn er sich schneller bewegt, er kürzere Zeit braucht. Und das wird nun von den Verkehrsingenieuren und Ökonomen, auch in ihrer Richtlinie steht es so und auch in unserer Richtlinie steht es so und auch die Weltbank berechnet es so, wird nun aufsummiert mit der Summe aller Zeiteinsparungen, die durch eine Investition für hohe Geschwindigkeiten entstehen, und multipliziert zum Beispiel mit D-Mark und ergibt dann den Nutzen dieser Investition. So wird jede Investition begründet, und wenn Sie Erfahrung haben mit solchen Dingen, dann wissen Sie, dass in den Kosten-Nutzen-Untersuchungen dieser Nutzen etwa 60-70% ausmacht. Wenn Sie klassisch rechnen, geht er ungefähr auf 80-90% der gesamten Nutzenkomponente. Das heißt, würde man diese Nutzenkomponente herausnehmen, können Sie nie eine Investition für hohe Geschwindigkeiten begründen. Die Geschichte fiel mir Anfang der 80er Jahre bei einem Forschungsauftrag auf. Und zwar ist die Geschichte der hohen Geschwindigkeiten für individuelle Bewegung nicht zu alt. Das ist die empfohlene Höchstgeschwindigkeit für zum Beispiel Autobahnen aus dem Internationalen Straßenkongress 1923. Also vor knapp etwas mehr als 70 Jahren empfahl man damals, für Autobahnen maximal 45 km/h zuzulassen. Das war sozusagen die Vorstellungswelt der progressivsten Ingenieure zu dieser Zeit, vor 70 Jahren, knapp zwei Generationen her. Die Geschwindigkeiten sind in der Zwischenzeit natürlich enorm angewachsen. Ich habe in diesem Forschungsauftrag den Zuwachs der Geschwindigkeiten für individuelle Bewegung für Österreich analysiert. Und zwar Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer oder Motorradfahrer, die sich individuell bewegen können, waren nach dem Krieg Anfang der 50er Jahre mehr oder weniger, wenn ich den Durchschnitt aller Geschwindigkeiten rechne, zu Fuß unterwegs. Das heißt, die Geschwindigkeit lag bei ungefähr 6 km/h. Es gab einige Autos, einige Motorräder, aber die Motorisierung war sehr gering. Diese Geschwindigkeit stieg im Laufe der folgenden 30 Jahre enorm an durch die Motorisierung und wurde noch zusätzlich vergrößert durch den Ausbau der Bundesstraßen und Autobahnen. Das heißt, die Österreicher sind in diesen 30 Jahren etwa 10-mal so schnell geworden, als sie es vorher waren. Also muss in Österreich eine Menge an Zeit übrig geblieben sein. Wenn wir alle, und diese Investitionen sowohl privat als auch in der öffentlichen Hand, wurden ja damit begründet, dass man Zeit spart. Also muss sich in Österreich eine Masse an Zeit angesammelt haben. Und die haben mich gefragt, wo ist die geblieben? Wenn eine Gesellschaft Zeit spart, wird sie gemütlich. Und die Österreicher müssen in der Zeit enorm gemütlich geworden sein. Nur die Deutschen erst recht, die sind noch schneller unterwegs. Da habe ich ähnlich wie Sie darüber gelacht und eigentlich war meine Berechnung vollkommen logisch. Nur mein Gefühl hat dem widersprochen und ich hatte damals schon Konrad Lorenz gelesen Und da wusste ich, dass das Gefühl vermutlich älter ist als der Verstand. Und es ist zweckmäßiger, sich auf das Gefühl zu verlassen als auf den Verstand, weil er mehr Erfahrung hat in der Evolutionsgeschichte. Und dann bin ich der Sache nachgegangen und wir wissen heute natürlich, dass im System keine Zeit übrig bleibt. Das ist die Reisezeitverteilung aller Wege der Bewohner einer Ortschaft, und zwar der Fußgänger, der Radfahrer, der Einspurigen, der Autofahrer, und Sie sehen, alle haben die gleiche Reisezeitverteilung. Sie haben nicht nur die mittlere durchschnittliche Reisezeit, die gleich ist, sondern sogar die Verteilung ist die gleiche. Man muss sich deshalb fragen, warum es so schwierig war, dieses Faktum im Verkehrssystem zu begreifen. Und wir glauben, weil wir es rechnen, funktioniert das System auch so. Überhaupt nicht. Das System funktioniert ganz anders. Alles, was wir an Geschwindigkeiten im Verkehrssystem zulegen, verlieren wir durch Raumausdehnung. Der Fußgänger, der Radfahrer, der Benutzer des Busses und der Benutzer des PKWs haben zwar enorm unterschiedliche Haus-zu-Haus-Geschwindigkeiten, aber sie haben genauso enorm unterschiedliche Haus-zu-Haus-Ziele. Und kein Mensch kann diesem Strukturgesetz entkommen. Das heißt, wenn wir Systeme beschleunigen, dann dürfen wir bei diesen Systemen niemals Zeiteinsparungen rechnen, sondern die Summe Delta T ist immer Null. Das heißt, wenn Sie im System durch Geschwindigkeitserhöhung keine Zeit sparen, also Summe Delta T ist immer Null, dann können Sie das multiplizieren, womit Sie wollen. Der Nutzen dieser Investition wird immer Null sein. Eine sehr harte Sache, die ich Ihnen entschlüsseln möchte, und zwar an zwei Phänomenen, die Sie beobachten. Das eine Phänomen ist die Zersiedlung. Das Geheimnis, warum die Städte so schön und die Dörfer so harmonisch sind, die alten, war der Fußgänger mit den geringen Geschwindigkeiten. Die Eisenbahn hat relativ wenig aufgerissen, weil sie um die Haltestellen immer noch über die Fußgängergeschwindigkeiten die Strukturen zusammengehalten hat. Das heißt, Quellen und Ziele mussten nahe beieinander liegen, weil sie über das Zeitbudget nicht weit gedehnt werden konnten. Und bringen Sie noch individuelle hohe Geschwindigkeiten in das System, dann tritt zunächst dieser Effekt auf. Das heißt, die Zersiedlung greift um sich. Man kann sich irgendwo seinen Wohnort draußen suchen. Und gleichzeitig taucht ein anderes Phänomen auf, das Sie wahrscheinlich in wenigen Jahren sehr stark spüren werden, dass die Funktionen, die früher an die Stadt gebunden waren, nämlich Arbeiten, Einkaufen, Freizeiteinrichtungen und dergleichen, die Stadt verlassen können. Sie siedeln sich irgendwo an den Autobahnkreuzen in Form von Shoppingcenters, Gewerbeparks und dergleichen an. Stellen Sie sich vor, wir hätten vor 1000 Jahren das Auto erfunden und das Auto allgemein zugelassen, wie es heute der Fall ist. Es gäbe keine Altstadt, wie es in Dresden wieder zu erkennen ist. Es gäbe keine wunderbaren Städte, wie sie in Bautzen, Meißen und ähnliches sind, sondern sie hätten wahrscheinlich einen gleichmäßigen Siedlungsbrei. Dann hätten sie irgendwo irgendwelche Fresssammelbaracken, wie es heute ist. Das sind die bekannten Shoppingcenters. Dann hätten sie wahrscheinlich irgendwelche Reiztempel irgendwo draußen, wo Vergnügungsaktivitäten stattfinden. Und wir hätten nie unsere europäische alte Kultur und Tradition entwickeln können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass unsere Sinnesleistungen ja nicht zugenommen haben durch die Geschwindigkeiten. Das heißt, pro Zeiteinheit nehmen wir genauso viel wahr wie unsere Vorväter. Wenn ich deshalb durch ein Gebiet zu Fuß gehe, wie es hier in Kärnten dargestellt ist, dann vermittelt mir dieses Gebiet diese Menge an Eindrücken. Es ist eine ungemein große Vielfalt. Sie haben sie genauso in jedem Gebiet. Alle unsere alten Siedlungen und Strukturen und Landschaften haben die und auch die enorme Vielfalt an Speisen, an Dialekten und so weiter und so fort, Kulturen etc. Wenn Sie die Geschwindigkeiten auf 30 km/h erhöhen, dann sinkt der Eindruck von dem Gebiet natürlich ganz kräftig, weil Sie ja nur mehr einen Bruchteil davon wahrnehmen und Sie haben nur mehr diesen Eindruck von dem Gebiet. Und wenn Sie die Geschwindigkeiten etwa mit einer Autobahn mit 120 km/h betreiben, dann bleibt von Kärnten nur mehr dieser Eindruck übrig. Ganz zu schweigen von der Qualität der Eindrücke. Sie können zu diesem Bild einen 2- oder 3-stündigen Vortrag mit den wunderschönsten Aufnahmen Kärntens bis hin zu den Pflanzen, Tieren, Malereien und Kunst und Stimmungen und so weiter machen. Da sind Sie sehr schnell fertig mit dem Dia-Vortrag. Da zeigen Sie einige Dias, da sehen Sie eine Betonfahrbahn und daneben Lärmschutzwände aus Holz. Das heißt, wo die Welt mit Holz vernagelt ist, da ist Kärnten. Also relativ einfach. Das ist der Effekt, den wir erleben. Und dann wundert sich unser Fremdenverkehr, dass er nicht mehr funktioniert. Weil was in Kärnten geblieben ist, ist zwar die gesamte Länge an Abgasen und Lärm, aber kein Geld mehr. Weil die Brieftaschen, die wirft man nicht über die Lärmschutzwände, sondern die fahren dann auch vorbei. Und das haben die in der Zwischenzeit längst erkannt. Übrigens eine uralte Binsenweisheit, das ist ja unglaublich. In der internationalen Literatur findet man immer wieder diese lieben Ökonomen, Kollegen und auch Verkehrskollegen, die enorm schnelle Systeme, auch in Deutschland, bauen sie ja diese schnelle Eisenbahnen. Die haben die elementare Weisheit vergessen, dass ein Verkehrssystem nur dort Nutzen stiftet, wo es zum Halt kommt, wo Menschen ein- und aussteigen und wo Waren ein- und ausgeladen werden. Überall, wo sich das Verkehrssystem bewegt, hat es nur negative Effekte. Und je schneller es sich bewegt, umso größer sind diese negativen Effekte. Es ist eine elementare Binsenweisheit. Das heißt, wenn ich Verkehrssysteme für die Wirtschaft entwickle, muss ich so viele Haltepunkte wie möglich machen. Weil dann bleibt Geld drinnen. Das heißt, Widerstände errichten im Verkehrssystem und es bleibt Geld zurück. Dann machen Sie einen Stau auf der Autobahn, der 2 Tage dauert und Sie werden sehen, Ihre Hotels sind alle voll. Auch bei uns in den Alpen. Viele unserer Alpenortschaften haben ihre Existenz nur dem Umstand zu verdanken, dass die Leute früher nicht vorbeifahren konnten, weil sie das Know-how nicht hatten, um über die Alpen zu kommen. Also mussten sie die Pferde wechseln, das Know-how der örtlichen Bevölkerung heranholen und da ist schon Geld übrig geblieben, und sei es durch Diebstahl. Aber es ist Geld übrig geblieben. Heute können sie ja die Leute nicht einmal das Geld mehr sozusagen wegnehmen, weil der fährt mit 140 km/h vorbei. Ist ja bei Ihnen genauso gewesen. Aber wir müssen Verkehrssysteme verstehen, wenn wir verantwortlich damit umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, wenn Sie Wirtschaftseffekte haben wollen, keine schnellen Verkehrssysteme. Wenn Sie schnelle Verkehrssysteme bis dorthin haben, dann endet hier. Und dann umladen. Dann kommen Arbeitsplätze herein, dann bleibt Geld im System. Und jetzt erkennen Sie die Wirkung der schnellen Verkehrssysteme. Die sind natürlich, das haben die alten Römer schon vor 2000 Jahren gewusst, mit schnellen Verkehrssystemen kann ich alle schwächeren Strukturen blitzartig ausbeuten, so wie es mir passt, und unter Kontrolle halten. Den Römern ist es gelungen, mit den damaligen Autobahnen bzw. damaligen TGVs von einem externen Punkt Europas, nämlich von Rom aus ganz Europa, fast ganz Europa zu kontrollieren. Weil sie damit jederzeit mit ihren Strukturen, waren Westwaren oder Südwaren damals, oder Waffen oder was es auch sei, überall zu erscheinen. Und wenn dort irgendwo ein Aufstand war, also irgendjemand seine Produkte verkaufen wollte, die er örtlich erzeugt hat, dann waren die schon da und haben es kassiert und schneller herumgeliefert und so weiter. Heute geht es ja hauptsächlich ums Geld diesbezüglich. Das heißt, es sind natürlich die großen zentralen Strukturen, die schnelle Verkehrssysteme brauchen und damit zentrale Macht ausüben können. Ist eine klar diktatorische Geschichte. Ist auch kein Zufall, dass etwa das Dritte Reich sehr stark diese schnellen Verkehrssysteme, die ja heute wieder realisiert werden, gefördert hat. Als man es erkannt hat, welche Vorteile sie haben. Zuerst war es gar nicht so dafür. Noch ein Exkurs zur Geschwindigkeit. Es wird ja immer wieder behauptet, dass wenn man entsprechend Entlastungen baut und den Verkehr flüssiger macht, dann wird es eine Verkehrsverbesserung geben im Autoverkehr. Es gilt das elementare Gesetz der Transportgleichung, dass die Menge, also die zurückgelegten Kilometer, gleich ist der Zahl der Fahrzeuge pro Längen- oder Flächeneinheit mal der Geschwindigkeit. Das heißt, Menge ist Dichte mal Geschwindigkeit. Also wenn ich ein Land wie Sachsen hernehme, dann habe ich eine bestimmte Menge an Fahrzeugen in Sachsen. Das ist das D. Und wenn ich in Sachsen die Geschwindigkeiten im System erhöhe, die Zeit bleibt ja konstant, steigt die Menge der Kilometer. Und da führt kein Weg vorbei. Das heißt, jede geschwindigkeitssteigernde Maßnahme führt zwangsläufig zur Vergrößerung der Verkehrsprobleme. Sie können Verkehrsprobleme im Autoverkehr nur dann lösen, wenn Sie die Geschwindigkeit reduzieren. Weil dann sinkt auch das D, weil es wird dann nicht mehr so interessant, in jedes Gebiet hineinzugehen, das langsamer ist als ein anderes. Elementar. Die elementare Transportgleichung funktioniert unser Nervensystem, unser Blutsystem, alles. Auch das Verkehrssystem funktioniert danach. Also wenn man Verkehrsprobleme lösen will, im Autoverkehr, dann Geschwindigkeiten reduzieren. Und zwar so lange, bis die Leute es gelernt haben, dass sie das Auto gar nicht mehr benutzen müssen. Es geht nicht anders. Alles andere ist reine Illusion. Nun kommen wir natürlich zu der Frage, warum tun die Leute das? Die Leute sind doch im Allgemeinen sonst nicht so unvernünftig. Und dann habe ich mich mit Ergonomie auseinandergesetzt und festgestellt, dass der Mensch natürlich beim Sitzen im Auto nur einen Bruchteil, etwa ein Drittel der Energie, je nachdem wie schnell wir unterwegs sind, das kann auch weniger sein, wenn wir uns sehr schnell bewegen, im Vergleich zu dem sehr komplexen und sehr späten evolutionären aufrechten Gang braucht. Und das ist ein evolutionäres Wunder. Wir setzen uns nieder ins Auto, wir brauchen nur weniger als die Hälfte der Körperenergie, wir bewegen leicht das Bein, Und im Hirn oben wird gemeldet, pass auf, du hast eine 600-fache Körperkraft bei einem Mittelklassewagen. Das ist ein evolutionärer Sprung, den niemand von uns verstehen kann. Das geht nicht. Und das ist ein Wunder. Und nun zeigt sich, dass das Auto keineswegs in den späten Evolutionsschichten der Kultur, der Vernunft oder der Vernunftähnlichkeit, also Ratiomorph, in diesen Schichten zugreift. Das heißt, eine späte technische Errungenschaft, das Auto, hat sich mit einer ganz frühen Evolutionsschicht verbunden, nämlich der Energieeinsparung, die immer sehr effektiv war. Es war in der Evolution immer sehr wichtig, energiesparsam zu leben, weil dann hat man alle Krisen überlebt. Und das war sozusagen die Botschaft, die wir aus unserer gesamten Evolution mitbekommen haben, dass derjenige, der in der gleichen Situation energiesparsamer haushaltet, die größeren Überlebenschancen hat. Und nun meldet das Auto jeden, der es benutzt, auch mir, pass auf, du bist evolutionär ein ganz fantastisches Gebilde. Du sparst Energie, bist sogar schneller. Und da erwischt uns das Auto. Das heißt, das Auto erwischt uns nicht in der Vernunft, das erwischt uns tief im Stammhirn. Und das ist das Fatale. Und deshalb war es für mich auch verständlich, weil ich ja viel praktisch plane und wenn ich sehr häufig die Klagen der Mütter wegen des schlechten Lebensraumes der Kinder auch in der Planung berücksichtigt habe, dann sind die plötzlich wie die Furien gegen mich aufgetreten und haben um ihren Parkplatz gekämpft. Das heißt, der Parkplatz war ihnen wichtiger als die Mutterliebe und die Sicherheit des Kindes. Ist mir heute ganz klar, weil das Auto ältere Evolutionsschichten anspricht als die Mutterliebe. Das ist die unangenehme Geschichte bei den Lösungen dieser Art. Die Frage ist, wie kommen wir aus dieser ganzen Geschichte heraus? Wir müssen den Menschen helfen, aus dieser evolutionären Falle herauszukommen. Und das ist gar nicht so schwer. Die politischen Parteien, wie Sie wissen, verlangen ja heute, wenn sie Stadt- oder staatstragend sind, Vorrang für den öffentlichen Verkehr. Ich nehme nur die untere Grenze dieser Forderung ernst und sage Chancengleichheit für Autoverkehr und öffentlichen Verkehr. Wenn wir Strukturen schaffen, wie wir sie heute zulassen, das Auto im Haus oder in der Nähe des Hauses und das öffentliche Verkehrsmittel in einer bestimmten Entfernung, dann hat der Mensch keine Chance, das öffentliche Verkehrsmittel anzunehmen, wenn er ein Auto hat. Er wird zum Gefangenen seines eigenen Autos. Jeder von uns. Auf Dauer. Das heißt, wenn wir wollen, dass der Mensch Chancengleichheit zwischen der Benutzung des Autos und dem öffentlichen Verkehrsmittel bekommen soll, dann müssen wir das geparkte Auto mindestens genauso weit von allen Aktivitäten des Menschen unterbringen, wie die Haltestelle des öffentlichen Verkehrsmittels. Das heißt, die Verkehrsprobleme, die wir heute haben, auch die des Fließverkehrs, sind alle Symptome. Die Ursache liegt immer im ruhenden Verkehr und die Menschen. Das heißt, wenn wir Fließverkehrsprobleme lösen wollen, müssen wir an den Ursachen, also am Beginn des Weges, ansetzen. Und der Beginn des Weges ist immer der Parkplatz. Wenn Sie deshalb Fließverkehrsprobleme irgendwo haben, dann ist das eindeutige Indiz dafür, dass die Parkraumorganisation nicht funktioniert hat. Bringen Sie die Parkraumorganisation in Ordnung und Sie haben keine Fließverkehrsprobleme. Sie können Fließverkehrsprobleme lösen, so viel Sie wollen. Es wird kein Verkehrsproblem dadurch gelöst werden. Das heißt, wir müssen der Siedlungsstruktur ansetzen und wenn wir den Leuten ein Auto zur Verfügung stellen, da gibt es nichts anderes, als dass wir eine Ordnung machen, dort, wo er sein Auto abstellen kann. Also zum Beispiel Garagen bauen. Und der zahlt halt dann für die Garagen. Ist immer noch billiger als das, was heute stattfindet. Und die Garagen sind entsprechend weit untergebracht und sie bekommen oben jede Menge Raum zurück. Sie können dort Grünflächen unterbringen, sie haben Platz für die Fußgänger, sie haben Platz für die Wirtschaft, sie haben Ruhe, sie haben hohe Verkehrssicherheit, sie haben einen Lebensraum, sie haben einen Kommunikationsraum, wir können unser Sozialsystem entwickeln. Es kommen die Arbeitsplätze wieder zurück und das Gebiet wird überschaubar. Und niemandem ist was passiert. Nur das Auto ist nicht mehr sichtbar. Er hat es irgendwo untergebracht. Man könnte natürlich selbstverständlich das Auto noch mit einer Farbfernsehkamera jederzeit zu Hause beobachten, am Monitor, wer es besonders liebt und ähnliches. Und dann hat er auch die Chance, den öffentlichen Verkehr entsprechend zu akzeptieren. Wenn Sie das umsetzen, dann erlebt man in der Praxis enorme Wunder. Das heißt, wenn Sie einen Bürgermeister finden, der da mitmacht, dann wundert sich der Bürgermeister nach ein, zwei Jahren sehr schnell über den ungemeinen Zuwachs, zunächst einmal an Fahrgästen des öffentlichen Verkehrs, an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung seiner Stadt, weil Geld hereinkommt, und manchmal auch an seinem Wahlerfolg, den er dann hat. Wie wirkt denn nun ein angenehmes, attraktives Stadtbild auf den Menschen ein im Verhältnis zu einem autoorientierten Stadtbild? Und zu diesem Zweck haben wir eine Diplomarbeit vergeben für den Zugang der Wiener zu den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs. Einmal durch ein normales Straßennetz, wie wir es überall antreffen, und einmal durch Fußgängerzonen und Parks. Und Sie sehen, der Mensch ist bereit, um 70% weiterzugehen, wenn er ein ungestörtes Gehumfeld antrifft. Das heißt, die Fußwege durch eine Fußgängerzone, durch einen Park, werden um 70% länger akzeptiert als durch ein gestörtes Umfeld mit Autos. Das ist eine riesige Fläche, wenn Sie das umrechnen in die Fläche, ist das die dreifache Fläche, die Sie damit abdecken können. Und wir haben das in einer ganzen Reihe von Ortschaften in der Zwischenzeit umgesetzt und dort enorm viel an Fahrgästen für den öffentlichen Verkehr gewinnen können. Wir haben das natürlich nicht so umsetzen können, dass wir überall die Autos wegräumen, aber wir haben zum Beispiel die Gehsteige durchgezogen über die Kreuzungen und die Kreuzungsplateaus aufgepflastert, damit der Fußgänger eine zusammenhängende Fläche bekommt. Das negative Beispiel können Sie auch beobachten. Das heißt, der Mensch ist äußerst unwillig, sein Auto zu verlassen. Und wir haben zu diesem Zweck untersucht, was passiert, wenn er den Parkplatz nicht dort antrifft, wo er ihn gerne hätte. Wie lange suchen Autofahrer in der Nähe herum, bis sie einen bestimmten Fußweg akzeptieren? Wenn die Entfernung 200 Meter überschreitet, beginnt er immer länger herumzusuchen. Bei 300 Meter haben die Autofahrer bereits im Durchschnitt 12 Minuten herumgesucht, bis sie mit 300 Meter zufrieden sind. Bei 400 Meter sind es bereits 28 Minuten und in den Großstädten können Sie überall Autofahrer beobachten, die eine Stunde lang früher hinfahren, nur damit sie den aufrechten Gang über 500 Meter vermeiden können. Und es ist eine eigene Kultur entstanden, das können Sie dort beobachten, da sitzen die Leute im Auto, trinken dort den Kaffee aus der Thermosflasche, lesen die Zeitung oder gehen ins Kaffeehaus und ähnliches. Das heißt, sie sind zu Sklaven des Autos geworden und nun kann Folgendes passieren, wenn Sie in einer Stadt die Strukturen dieser Art schaffen, dann kann die hohe Affinität der Menschen zum Auto, das heißt, sie trennen hier die Aktivitäten von den Parkplätzen, dazu führen, dass wenn das Umland nicht mitmacht, dass die Menschen wegen der hohen Affinität nach außen wandern und sich dort wieder mit dem Auto zusammen ansiedeln. Das ist die Gefahr, die dabei entsteht. Deshalb muss man Parkorganisationen immer regional betreiben. Parkraumorganisation ist keine lokale Aufgabe, sondern eine regionale Aufgabe. Wenn wir die Außenwelt verändern, ändern wir die Empfindungen und damit die Verhaltensweisen, weil jede unserer Verhaltensweisen ist das Ergebnis von Empfindungen. Also damit haben wir auch den Lösungsweg gefunden. Das heißt, wenn wir die Außenwelt so verändern, dass das Autofahren negativ gereizt wird, dann haben wir negative Empfindungen und lassen die Finger vom Auto. Und wir haben es in der Praxis gemacht, wir haben in einer Gemeinde Teile dieses Systems umsetzen können und wir haben in 4 Jahren den Autoverkehr um 15% reduziert, während in der gleichen Zeit die Umlandgemeinden um 15% zugenommen haben im Autoverkehr. Eine Schere von 30% hat sich aufgetan. Ja, da taucht natürlich noch eine andere Geschichte auf. Wir brauchen ja diese Art von Mobilität aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, die Produktivität steigt ja mit zunehmender Mobilität, hören wir immer wieder. Auch das haben wir untersucht. Hier ist die Produktivität aufgetragen, nicht in der klassischen Form, sondern Produktivität wird immer gemessen als Output durch Input. Output war hier das Bruttonationalprodukt real Westdeutschlands und der Schweiz. Und Input war die Zahl der zurückgelegten Kilometer. Das heißt, wie viele Kilometer muss man fahren, um einen D-Mark oder einen Schweizer Franken zu verdienen? Und Sie sehen, die Funktion fällt. Das heißt, je mehr die Menschen sich motorisieren, umso stärker sinkt die Produktivität der Volkswirtschaft. Wissen wir auch schon. Was sagt es denn der Volksmund? Wer es nicht im Kopf hat, muss es in den Beinen haben. Und eine Gesellschaft, die 150 PS in den Beinen hat, können Sie sich ungefähr vorstellen, was denen im Kopf zu haben braucht. Nichts mehr. Es gibt aber seit einiger Zeit auch Indizes, die die Lebensqualität zum Ausdruck bringen. Und diese Lebensqualitätsindizes schauen so aus, dass in den 70er Jahren in Amerika der Scheitel erreicht wurde und seit den 70er Jahren laufend fällt. Und in den meisten hochentwickelten EU-Staaten, Österreich oder Westdeutschland, dieser Lebensqualitätsindex in den 80er Jahren seine Scheitel gehabt hat und seit damals laufend fällt. Obwohl die Stoffflüsse zunehmen und die Energieflüsse zunehmen und die Geldflüsse zunehmen. Aber die Lebensqualität sinkt laufend ab. Soweit der Vortrag von Professor Knoflacher. Wenn es derzeit in Dresden um Verkehr geht, kann natürlich die geplante stadtschneidende Autobahn nicht ausgespart werden.